Советский солдат, ничего смешного. Когда домой скучал мой город, голодный, страдал с пистолетом холодный, я не знаю это место. Редко улыбаюсь и в кровать я не помещаюсь. Кровь везде на полу, ребята, как бы, ну и что, ну? Ну это не моя война. Какая великая у нас страна. Победа, победа, некогда думать про девчонок и лето я. Слышу дождь, 18 лет и в мозге у меня ночь. Вижу точки, 3 недели без почты. Я скучаю по маме и мои уроки. Слушай, my country doesn't take me for my service. And I feel like it's a motherfucking circus. On the front line fighting with no surplus. And I keep asking if it's worth it. Ich schaue um mich rum und sehe tote Menschen. Weiß nicht, ob es jetzt noch weitergeht oder einfach endet ihn jetzt hier. Es heißt, Krieg an der Front, höre laute Schüsse und der Feind wird zerbombt. Ich habe keine Ahnung, ob es Sinn macht oder nicht. Ich sehe Blut überall, hab grad ne Träne weggewischt. Vermisse Familie, Freunde und mein Zuhause. Doch Frieden ist so weit weg, es wird nur noch lauter. Brutalität überwiegt auf diesem Schlachtfeld, wo jeder erbarmungslos um sein Leben kämpft. Dies ist Krieg der Politiker und die Chance zu überleben wird nur noch mickriger. Ich stürme nach vorne mit aller Kraft, um zu sehen, dass ein russischer Soldat vor mir Halt gemacht hat. Ich stehe da, guck dem Feind ins Gesicht. Er nimmt sich sein Leben und tut dasselbe für mich. My country doesn't take me for my service. And I feel like it's a motherfucking circus. On the front line fighting with no surplus. And I keep asking if it's worth it. My country doesn't take me for my service. And I feel like it's a motherfucking circus. On the front line fighting with no surplus. And I keep asking if it's worth it.